Wir machen es halt so, ich fange an und du steigst dann ein und übernimmst komplett. Okay. Ich übernehme das komplett. Wie immer. Wohl, mein Schatz. Wir trinken heute ein Medernburg Weinmasters Shiraz. Ich nehme für heute zwei Dinge vor. Was denn? Auf der einen Seite werde ich deutlicher reden. Okay. Auf der anderen Seite versuche ich nicht einzuschlafen. Sehr lobenswert. Es war halt etwas anstrengend. Verfange ich hinten an? Vorne. Okay. Du wolltest ja eh Würfel nehmen. Nein. Sorry, ich halte mich zurück. Nein. Nein. Fang vorne an. Nein. Ist ja auch schon. Abgesprochen war, dass du dann übernimmst. Oh, aber doch nicht sofort. Ziemlich bald. Also ich hatte wieder eine sehr entspannte Nacht. Das ist schön. Ich habe es heute schon erwähnt, ich gestehe es ungern, aber ich glaube, es liegt am Traumfänger neben dem Bett. Der hilft. Ich schlafe wunderbar. Und bin morgens relativ erholt. Kannst du das auch bestätigen? Ja? Ich kann das bestätigen, allerdings nicht in dem Maß, wobei ich auch wahrscheinlich im Alltag jetzt nicht so den Stress wie du hab. Ich glaube, wenn man es gewohnt ist, 14 bis 16 Stunden am Tag zu arbeiten und ständig von einer Krisensituation in die nächste zu rutschen, dann ist man tendenziell so ein bisschen mehr auf Amok. Naja, du kannst das nur beurteilen, weil du mich jeden Morgen wächst. Ja, das ist furchtbar. Bis auf die letzten zwei Tage, oder? Ja, das so habe ich dich noch nie erlebt. Traumhaft. Aber du arbeitest ja auch nicht. Ja. Dann waren wir frühstücken wieder. Mhm. Diesmal nebenan. Im Hipster-Café. War es das andere nicht? Entschuldigung, ich wollte deutlicher sprechen. War es das andere nicht? Doch schon, aber in dem heutigen Café war es so, dass der Hipster-Anteil irgendwie bei 98% lag. Mit uns bei 99. Ah, wir hatten keinen Laptop dabei. Wir hatten keine Apple dabei, ja. Hm. Das ist richtig. Ja, keine Vollwerte, keine Schals und so überhaupt fehlt uns noch so einiges. Aber die Altersstruktur wenigstens haben wir erfüllt. Aber das war auch nett da. Ja. Es war ein anderes Frühstückskonzept. Also die Basics, dieselben. Man konnte sich ein Frühstück wählen mit wieder lecker Scrambled Eggs und Tomatoes und Mushrooms. Und so. Ein bisschen anders aufgemacht alles. Mhm. Ein bisschen exklusiver. Mhm. Und dann konnte man sich ein Brot dazu wählen. Ja, also ich glaube, das Konzept ist halt rund um das selbstgemachte Brot gestrickt. Und die sind halt sehr, sehr stolz auf ihr Brot, weil es eben frisch gebacken ist. Und auch echtes Brot. Ja. So, also was definitiv schon mal stimmt, wenn man echtes Brot danach definiert, ob es eine Kruste hat oder nicht. Das hatte eine Kruste. Es hatte auch einen Geschmack. Hat das? Was du nicht gesehen hast, was hinter dir war die ganze Zeit, kam der mir hier unten der erste dicke Afrikaner, den ich gesehen habe, der mit Schürze und Kochmütze rauskam und in einem dicken Buch voller Rezepten geblättert hat, um dann ein neues Brot zu backen. Und während wir gefrühstückt haben, hat er dieses Brot komplett zubereitet. Mhm. Also Rührschüssel und wirklich das, also harte Bäckerarbeit vollführt. Dass natürlich dieses Frühstück nochmal untermalt hat. Das habe ich gar nicht gesehen. Ja, es war direkt hinter dir. Ach, was sehr, also sehr schönes Bild war. Ja. Und ich musste mich mit den drei Laptops in meinem Blickfeld begnügen. Ach, die sahen doch auch ganz nett aus. Ja, ja, definitiv. So. Ja, das war jedenfalls auch nett. Und meiner Erinnerung nach, die etwas ermüdet ist, aber auch sehr bezahlbar. Im europäischen Vergleich auf alle Fälle. Ja. Also. Ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, es war ein bisschen teurer als gestern, aber immer noch so, dass wir es als sehr günstig empfinden. Ja. Das war dann nicht unter 10, sondern knapp über 10 Euro für zwei Personen. Hey! Auch dafür können wir nicht im Einkaufen gehen. Nee, und also es ist auch wirklich so, dass ich mir dann denke, gut, das kann man sich wirklich mal leisten. Ja. Also zumal es ja auch so ist, das fiel mir schon gestern auf und das war auch heute so, dass dieses feudale Frühstück, ja, also zumindest bei mir, bis in den späten Nachmittag reinhält. Mhm. Na, also ich brauche dann kein Mittagessen, sondern wir essen dann abends wieder was und gut ist. Ja, also Entschuldigung, wenn ich das so formuliere, aber ich bringe dir hier schon eine Frühstückskultur bei. Ja, ist nicht aus der Luft gegriffen. Das mit den Frühstücken gehen ist super und wird uns noch eine ganze Weile, glaube ich, hier begleiten, den Tag so zu starten. Ja, das können wir in Kapstadt gerne machen. Zu Hause kannst du wieder die Eier machen. Und dann? Und dann wollten wir unseren grandiosen Plan umsetzen und endlich unsere MyCity-Buskarten kaufen, um dann ungezügelt mit dem Bus quer durch die Stadt zu fahren. Mhm. Und es sind in die benachbarte Backpackers Lodge gegangen, so ein Backpacker-Hostel, die eben auch geführte Touren anbieten und hast du nicht gesehen. Also gleichzeitig halt unten so ein Travel-Center drin haben, ne? Ja, also für alle möglichen Art von Ausflügen und unter anderem, na, man kann da Safaris buchen und Hiking-Touren und Bootstouren und ich weiß nicht was, also alles, was man sich als Freizeitgestaltung vornehmen kann, kann man dort buchen. Und unter anderem auch ist es so eine autorisierte Verkaufsstelle, diese Citybus-Karten. Deshalb waren wir da und die wollten uns auch gerne Citybus-Karten verkaufen. Nur funktionierte das Einrichten dieser Karten nicht so. Die wollten... Naja, es ist schon lustig, die Geschichte von vorne zu erzählen. Das fing damit an, dass sie nur noch eine Karte da hatten. Na, sie hatten zwei, aber eine davon war offensichtlich schon defekt. Ja, also ergo, sie hatten nur noch eine zu verkaufende Karte da. Mhm. Was für uns dann okay gewesen wäre, weil wir hätten uns die andere dann auf dem Weg zu Fuß in die Stadt besorgt. Ja. Die aufzuladen war dann mehr ein Problem. Es ging nicht. Aus irgendwelchen Gründen war es dann so, also man muss der Karte zuerst mal eine PIN zuweisen. Das habe ich getan. Und dann muss man die PIN nochmal bestätigen. Das habe ich auch getan. Mhm. Und dann muss man der Karte sagen, ja, ich möchte ein Budget aufladen. Ich habe mein Wunschbudget genannt. Das wurde dann eingegeben. Wurde auch auf die Karte aufgeladen? Ja, und dann musste ich dieses Wunschbudget nochmal mit meiner PIN bestätigen. Und dann wurde die PIN aber nicht mehr erkannt. Was auch da mit der autorisierten Reseller Master PIN nicht funktionierte. 1, 2, 3, 4. Die übrigens 1, 2, 3, 4 ist, genau. Wir reden jetzt nicht über Security-Dingsbums und so, ne? Nein, aber das Busbezahlsystem oder über diese Prepaid-Karten finde ich ja sehr gut. Also ich, ja. Hat ja viele positive Seiten. Ja, man muss sich eigentlich um das ganze Bargeld kümmern und das Bargeld ist auch nicht im Bus. Dadurch ist der Bus sicherer. Man kann beschwerter von hier nach da kommen, wenn man einfach diese Prepaid-Karte hat und nicht irgendwie immer mit Kleingeld rumfummelt. Das sind alles Vorteile. So. Dennoch haben diese RFID-Systeme natürlich immer irgendwie einen groben Haken. Dem, in dem wir jetzt in dieser Art begegnet sind, aber ich nehme so eine Karte, wenn wir sie dann morgen dann haben, definitiv mit nach Hause und werde sie nicht zurückgeben und die 25 Rand auslösen. Das ist okay. Um sie dann einfach dem CCC zur Verfügung zu stellen, um damit rumzuspielen. Ja, also es ist jetzt eine Investition von irgendwie zwischen 1,50 und 1,70, die erlaube ich dir. Hm, danke. Bitte. Hoheit. Hm. Okay, unser Fazit irgendwie bezüglich des MyCity-Busses, wir haben immer noch keine Karten. Wir wissen jetzt aber die offizielle MyCity-Bus-Verkaufsstelle und hoffen, dass wir dann morgen dort einfach einlaufen können, um relativ unkompliziert so eine Karte zu kaufen. Die ist übrigens an den eigentlichen MyCity-Bus-Verkaufsstellen auch noch mit 20% Rabatt auf die Cash-Aufladung gibt. Und wo ist diese Stelle genau? Wir laufen die Hof Street runter und dann rechts. Und dann ist es auf der rechten Seite. Der Straßennamen kann ich hier gerade nicht mehr sagen. Da, wo wir heute lang gelaufen sind und das Nelson Hotel gesehen haben und ja, nur das Orange. War, ja, das, nur das war links. Ah, das andere rechts. Genau, das andere okay. Rechts. Das war ein Outing. Kann man nachher alles wegschneiden. Ja. Okay, also MyCity-Bus war ja heute nicht. War nicht, was aber auch nicht so schlimm war, weil wir dann sowieso ja vorhatten, die Sightseeing-Tour zu buchen. Ja, auf so einem klassischen roten Touristenbus, wie es ihn, glaube ich, in jeder größeren Stadt gibt, wo man sich als Bewohner dieser Stadt immer denkt, meine Güte. Und eigentlich habe ich es bisher immer abgelehnt, auf so einer Tourikutsche mitzufahren. Dann dachte ich, okay, sei mal ein bisschen open-minded, also haben wir das mal gemacht. Haben wir unsere Tourischuhe angezogen? Ja, die Wanderfunktionsschuhe. Mit Touri-Klamotten geschmissen und sind auf diesen Bus aufgesprungen. Den Doppeldeckerbus und natürlich haben wir uns hinten hingesetzt. Wo das Dach halb abgesägt ist. Also wo kein Dach mehr ist und wo an der Fahrtwind so richtig schön durchbeutelt. Und ja, als Europäer mag man über den afrikanischen Herbst-Winter lachen, aber im Fahrtwind ist er nicht zu verachten. Die Busroute fuhr dann erstmal auf den Tafelberg hoch. So ziemlich, nein, erst um die District 6 vorbei, wo wir eigentlich aussteigen wollten und das District 6 Museum uns angucken, angucken wollten. Die es dann nicht getan haben, weil wir gerade so gemütlich gesessen haben. Es waren zwei Stationen. Wir haben uns noch nicht wieder abgeregt. Wir haben dann spontan entschlossen, okay, wir können da auch hinlaufen. Ja. Oder mit dem MyCity-Bus fahren, falls wir da irgendwann mal eine Karte kriegen. Genau. Eilt es nicht. Wir wollen erst noch mal ein bisschen gucken, wohin die Stadt sich überhaupt ausdehnt. Ja. Hm? Und deshalb sind wir durch Gardens am District 6 vorbei, dann Richtung der Talstation von der Table Bay? Table Bay? Ich hänge gerade ein bisschen, aber von dem zur Talstation der Tafelbergbahn. Puh, gefahren. Ja. Die Tafelbergbahn fuhr heute übrigens nicht. Wahrscheinlich aufgrund des etwas zugigen und nebligen Wetters. Und deshalb durften wir eine Weile an der Talstation der Tafelbergbahn verweilen und dem grandiosen Wolkenzug durch das Tal zugucken. Mhm. Und einen grandiosen Blick auf die Stadt. Also das muss man einfach auch mal erwähnen. Definitiv. Ja. Ich definitiv auch als Episodenbild mal hinzufüge. Ja. Ja. und da ein bisschen verweilt haben und dann wieder den Abstieg mit dem Bus gemacht haben. Und dann weiß ich gar nicht mehr so genau. Ging es vom Tafelberg runter und zwar direkt Richtung Kempsberg. Ah ja, stimmt. Genau, dann direkt hinten rum. Ja. Ja, also vom Tafelberg schräg links runter, dann relativ direkt Richtung Küste mit einer grandiosen Aussicht sowohl auf den Bergen, auf die Berge als auch auf Küste und Meer. Und den direkten Schritt in das Zentrum der Besserverdienenden rein, würde ich mal sagen. Ja. Also Camps Bay, ja, Besserverdiener, Ferienwohnung von vielen Internationalen, wurde auch im Bus immer wieder erwähnt. Also mit den Stränden halt, die auf Cover-Magazinen sind und wo man halt die Leute trifft, die berühmt sind. Ja, so Celebrity Beach. Genau, der auch da ist. Und ja, eine Riesenpromenade dann hat. Wir uns entschieden haben, auszusteigen aus dem Bus. Nicht sofort. Von Camps Bay ging es dann an der Küste entlang. Wieder Richtung Kapstadt zurück. Und an dieser Küste reiht sich ja quasi ein Strand an den anderen. Die sind teilweise sogar nummeriert. Mhm. Und es gibt dann von Clifton Bay gibt es irgendwie 1. bis 4. Strand. Da sind wir komplett vorbeigefahren und sind dann immer diese Küstenstraße entlang gefahren, bis wir zur Sea Point Promenade kamen. Dort war ein Busstopp, dort sind wir ausgestiegen und etwa 2 Kilometer weiter bis zum Greenpoint entlang der Küstenpromenade gelaufen. Ja. Das war wunderschön, weil wir auf der einen Seite die unruhige, kabbelige See hatten, eine wirklich sehr, sehr breite, schön angelegte Küstenpromenade. Und anders als wir das in Europa kennen, ist die Küste also nicht bis zur Uferpromenade zugebaut oder mit irgendwelchen Eisbuden oder irgendwas belagert. Also de facto haben wir nicht mal einen Kaffee gefunden. Was irgendwie auch wieder erfrischend war. Total, ja. Sondern wir hatten links das Meer, diese tolle Promenade und nach rechts gab es Grünfläche, so eine Art offene Parkfläche mit ein paar Bäumen, sofern sie sich da gehalten haben, oder irgendwie Spielplätzen oder Kunstobjekten. Also sehr, sehr viel Weite fürs Auge. Ja. Das war für uns sehr erholsam. Also den Weg, den wir gelaufen sind, war so 1 Kilometer, ein bisschen zwei Kilometer, was von der Promenade die Hälfte war, kann man sagen. Von der ausgebauten, nur so mal um ein Gefühl zu kriegen. Das weiß ich nicht so genau. Also ich glaub schon. Also ich glaube, die Promenade geht noch ein Eckchen weiter von Greenpoint bis Muir Point. Ob sie dann weiter geht noch bis zum Hafen, das weiß ich jetzt gerade nicht im Moment. Das muss ich vorstellen, es war so eine 15 Meter breite, gepflasterte Promenade. Also wie man sich so eine Promenade vorstellt, direkt halt am Meer mit einer Mauer, wo die Wellen öfter mal gegenpeitschen oder rüberpeitschen. Also auch auf dem Weg waren so ein paar Schaumkrönchen. Daneben war nochmal so ein 30 Meter Wiesenstreifen. Mhm. Wie gesagt, die ganzen 2 Kilometer, die wir gelaufen sind, lang, wo immer mal wieder, wie du erwähnt hast, Spielplätze waren und sowas. Dann war eine recht breite Straße und dann fingen, ja, ich möchte fast sagen, die typischen Wohnungen an. Wie würdest du die beschreiben? Also es hatte was von, weiß nicht, Südfrankreich, Süditalien, mehr Beton, Wohnungskomplex an Felsen gehauen. Wohnanlage trifft es vielleicht trifft es vielleicht ganz gut. Also ich denke mal, es waren halt irgendwie viele Apartmenthäuser auch oder irgendwie Ferienapartmentkomplexe. Es gab auch Altersresidenzkomplexe mit betreutem Wohnen. Ja, das war ganz schön. Ich habe eine schöne, gute Zukunftsaussicht. Ja, aber auch gemischt mit ein bisschen Gastronomie drin. Die allerdings, das war auch interessant, in diesem hinteren Viertel quasi nicht mehr besetzt war. Ja, komplett außer Saison. Ja, also wir haben sehr viele Handwerker gesehen, die Häuser ins Stand gesetzt haben, die an der Straße irgendwelche Bauarbeiten gemacht haben. Aber offene Gastronomie, wo man mal hätte einen Kaffee trinken können oder ein Restaurant oder ein Hotel, das irgendwie Gartentische irgendwie vor der Tür hatte, haben wir nicht gesehen in dieser Ecke. Ja. Worauf ich nochmal hinaus will, da musst du mir so ein bisschen bei der Beschreibung helfen, weil ich es nicht in Worte fassen kann. Also Camps Bay, das da, wo die Models sich halt im Sand zu holen, wo ja jeder, der irgendwie mehrere Wohnungen auf der Welt hat, irgendwie auch eine Ferienwohnung haben will oder hat, etc., ist jetzt nicht besonders hübsch von den Häuserkomplexen, die da stehen. Nee. Trotzdem war die Atmosphäre da jetzt nicht unangenehm. Durch halt diese, sag mal, Mega-Space, der halt gegeben ist, nicht die 1000 Bötchen, nicht die reglementierten Zugänge oder Häuskins, die einen an den Strand gelassen haben oder was man halt aus Südeuropa kennt, sondern unheimlich großer Space, der halt noch unterstrichen war durch diese 2 Kilometer einfach Grünstreifen und Strandpromenade. Also die haben da meiner Meinung nach sehr viel richtig gemacht, weil sie darauf geachtet haben, dass das direkte Strandareal, also dort, wo auch, sag ich mal, der Boden per se flacher ist, und der durfte nicht weiter bebaut werden. Also wir hatten auch an dieser Küstenstraße entlang dann teils verlief die Küstenstraße eben nicht direkt in der Ebene, sondern weiter oben am Felsen. Und wir haben dann durch die Tonspur dieses Reisebusses erfahren, dass unterhalb der verlaufenden Straße also extrem teure Wohnungen und Häuser sind, teilweise über 10 Stockwerke hoch, die dort alles machen dürfen, aber nicht über die Straßenebene hinaus bauen. Und dieses Gesetz, eben, dass der Blick nicht verbaut werden darf, hat dagegen sehr viel erhalten. Also weil auch hinten in dem wirklich exklusiven Viertel von Camps Bay ist es so, dass in der Ebene, also wir sind ja da Meeresspiegel normal 0, darf die Ebene nicht verbaut werden. Und dort, wo die Felsen dann ansteigen, darf gebaut werden. Aber eben so, dass der Blick nicht verbaut wird. Ja. Und das erhält einfach die optische Weite. Zumindest, wenn du in der Wohnung bist, ja. Also vom Strand aus gesehen ist das ein bisschen netter, aber genauso hässlich wie jede andere Strandbebauung. Ja, aber in Europa ist es ja oft so, dass du Wasser hast, dann hast du 2 Meter Strand und dann beginnt dir direkt die Bebauung. Ja, und dann zweite Reihe, dritte Reihe, vierte Reihe hast, was da halt absolut nicht ist. Ja. Also, insofern wichtig halt zu beschreiben, wie es da aussieht, weil es ja auf den ersten Blick genauso identisch aussieht, sie trotzdem aber ziemlich viel richtig gemacht haben. Also trotzdem notwendigen, dort viele Apartments unterzubringen. Mhm. Ja. Eigentlich ein sehr schöner Spaziergang war. Ein sehr schöner Spaziergang. Ja, also was man auch nochmal dazu sagen muss, wir sind ja jetzt hier in der Off-Season. Mhm. Wir sind jetzt, wir haben jetzt Anfang Juni und das bedeutet, also das quasi dieser ganze Küstenstreifen dort mehr oder weniger unbelebt ist. Ja. Ja, da sind, wie gesagt, noch Handwerker oder Haushälter oder wie auch immer. Aber wir waren auf diesen 2 Kilometer Küstenstreifen. Mehr oder weniger alleine. So ziemlich. Also es kam mal ein Jogger vorbei, eine ältere Dame mit 2 Hunden. Wir haben Bauarbeiter gesehen. Mhm. Ja, ab und zu mal jemand, der irgendwie in den Grünflächen lag und irgendwie den Möwen was zugeschmissen hat. Aber es war extrem übersichtlich. Ja. Und von dem, was wir gehört haben, ist dieser komplette Küstenstreifen in der Hauptsaison völlig verstopft. Klar. Also, ja, absolutes Ferien- oder Part-Time-Season-Gebiet. Ja. Ja. Ich glaube halt auch, dass 80-90% der Wohnungen in dieser Jahreszeit nicht bewohnt sind. Mhm. Also keinerlei normales Leben da, sondern reines Feriendomizil. Ja. Wobei es ja auch jetzt wunderschön ist. Total. Das Meer war super. Das Meer war super. Man findet zwar keinen Supermarkt, aber hey. Auch keine offene Bar oder sowas, ja. Aber gut, das Meer war grandios. Ja. Ja. Wie das da reinrollt und ständig irgendwie kabbelt und tost und dazu die Möwengeschreie. Mhm. Herrlich. Ja, für uns war das sehr, sehr schön, weil wir durch diesen Hop-on-Hop-off-Touristenbus einfach mal unseren Spaziergang einlegen konnten und dann sind wir einfach quer über den Grünstreifen wieder zur Straße zurück und zack, war da auch schon die Haltestelle von dem Bus und wir konnten dort einsteigen und sind dann weitergefahren bis zum Hafen, der VA Waterfront. Der Bus, kurzer Einschub, fährt alle 20 Minuten, ne? Mhm. Nur mal, falls jemand das machen will. Also man kann wirklich jederzeit aussteigen und wenn man zurückkommt, in ein paar Minuten kommt der nächste. Ja. Total unkompliziert. Man muss nur sein Ticket aufheben, das gilt den ganzen Tag. Und kann immer wieder einen aussteigen, entweder auf der blauen oder auf der roten Linie. Also sehr, sehr unkompliziert. Ja. Gut, und dann waren wir bei Victoria und Alfred Waterfront. Wir waren völlig geplättet. Das, was wir als so der Hafen tituliert haben, ist eigentlich eine Stadt für sich. Ja, also gerade dieses ganze neuere Gebiet da, der neuere Hafen. Also der Hafen, muss man ja nochmal unterscheiden, ist ja der Frachthafen, der eher rechts davon ist, wo du bestimmt gleich noch eine Geschichte zu erzählen hast. Und links eben VA Waterfront. Gut, also in anderen Küstenstädten ist es so, man hat den Frachthafen, dann hat man einen Yachthafen und vielleicht gibt es noch einen Böterchenhafen. Na, dann gibt es da vielleicht ein paar Restaurants und prima. Ja. Meistens ist der Frachthafen als solches nur von außen zu betrachten oder man kann irgendwie auf eine Brücke gehen, von oben mal gucken, aber es ist der Frachthafen an sich ist ja in den seltensten Fällen so zu besichtigen. Mhm. Der Yachthafen in den meisten anderen Häfen auch nur ungern. Weil die meisten Yachteigner wollen eigentlich nicht, dass der gemeine Tourist so nah an die Yacht herankommt. Ja. Gut, Böterchen sind Böterchen, die sind auf der ganzen Welt relativ gleich, zählen jetzt nicht so wirklich. Was ich jetzt hier in Kapstadt faszinierend fand und was mich so beeindruckt hat, das ist also nicht einfach diese reine Hafenkultur, Hafen und ja. Fischrestaurants, sondern es ist da so eine riesige Erlebniswelt außenrum gebaut worden. Mhm. dort, wo früher Handelshäuser waren und Kontoren und vielleicht noch Fischereigebäude oder Fischbearbeitungsgebäude, wie sie traditionell an jedem Hafen vorhanden sind. Diese Funktionsgebäude wurden entweder abgerissen oder umgewandelt oder neu modelliert und da ist so eine neue Stadt entstanden, bestehend aus Büros, Kneipen, Shopping Mall an Shopping Mall. Mehrere Shopping Malls da drin. Also man kann sich in den Shopping Malls verlaufen, um es mal anders auszudrücken. Ja. Und mit Entertainment, es gibt ein Amphitheater, es gibt die Bands, die dann vor der Shopping Mall spielen, es gibt ein Riesenrad, dahinter, davor und dazwischen gibt es historische Sehenswürdigkeiten wie den Clock Tower oder einfach diese gewachsenen Hafenstrukturen mit den Piers und die alten Häuser und die Silos. Ja. Es ist schwer, in Worte zu fassen. Ich war völlig überwältigt. Es ist größer, als man irgendwie sich im Vorfeld denkt oder ich mir im Vorfeld gedacht habe. Ja. Weil man ehrlich sagen muss, also von den Geschäften her braucht man es nicht. Ja, das ist das, was man im schlimmsten Fall erwartet. Es ist jetzt nicht anders als in jeder anderen europäischen Großstadt auch. Ja. Also die Geschäfte kennen wir alle, die Marken kennen wir alle. Also was ein bisschen andere Dinge kann man nochmal in einem Drogeriegeschäft erleben oder in einem afrikanischen Pendant zu irgendeinem Elektronikriesen oder so, ja. Weil es ja einfach andere Artikel gibt und andere Marken. Ja. Aber die Brandshops sind leider auf der ganzen Welt dieselben. Ja. Deshalb ist es halt kein Besuch wert. Es ist aber definitiv ein Besuch wert aufgrund der Architektur, wie das Ganze angelegt ist. Meiner Meinung nach. Ja. Und den Flair oder die Lebensmöglichkeit, die sie dadurch erschaffen haben. Was, musste zugeben, ziemlich viele Stadtplaner und Architekten nicht schaffen, also Plätze anlegen oder künstliche Welten anlegen, die dann nie genutzt werden, weil der Mensch leider anders funktioniert, als das auf dem Reißbrett gedacht war. Ja. Das auch in der Nebensaison dort hat gut funktioniert. Es war gut besucht, zumal da auch noch Bürogebäude sind, teils von auch uns bekannten Firmen, internationalen Konzernen, Agenturen, wie auch immer. Also eine ganz interessante Mischung. Und was halt nach wie vor vorhanden ist, ist diese unnachahmliche Hafenatmosphäre. Ja. Ich meine, es ist einfach toll, irgendwo an der Hafenkante zu sitzen und man hat einfach diesen Wald aus Masten vor sich und auch in Kapstadt einfach unvergleichlich. Man hat diese maritime Hafenatmosphäre mit Möwen und allem drum und dran, richtig klischeehaft. Und im Hintergrund grün. Ja. Die grün aufragenden Berge, man hat eine grüne Allee aus Palmen. Und das haben wir so in einer anderen Hafenstadt noch nie erlebt. Dass diese Kombination aus maritimer Hafenatmosphäre und einfach organischem Grün, da ist das ist wirklich was Besonderes. Ja, und noch hinzu kommt, dass wenn du dann, also da, wo wir dann gesessen haben und einen Kaffee getrunken haben, den Hafen hast, das Grün hast, die Berge hast und einen Blick ein bisschen nach links gewandt hast, die Großstadt hat, das mit den Hochhäusern von Cape Town. Die Großstadt und noch den Frachthafen, ja. So als Industriekultur, ja. Sozusagen. Und das alles von einem Ort aus, an dem du da einen Kaffee genossen hast, ja. Ist schon einzigartig. Ja, das stimmt. Ja. Also man kann da auch einfach so hinfahren, einen Kaffee trinken, Man muss nicht in einer dieser 300 oder ich weiß nicht wie viele Geschäfte irgendwas einkaufen, was man sowieso nicht braucht. Man kann auch einfach hinfahren, sich ein Eis kaufen, die Atmosphäre genießen. Ja. Und das ist super. Wir hatten heute ein bisschen so eine Erlebnisatmosphäre, weil für uns gefühlt die Hälfte des Hafens Baustelle ist. Und für uns als Fremdlinge einfach völlig unübersichtlich. Wir haben zwar überall Schilder aufgestellt, wo dann die Fußgänger hingehen können, etc., aber dieses Hafenareal ist so groß. Also dieser Frachthafen, ich kurz einhaken darf, ist ja eigentlich für Public gesperrt. Also kommst du ja gar nicht rein, weil abgeschlossen, wie ein normaler Frachthafen ist. Durch den Umbau zwischen der Waterfront und dem eigentlichen Frachthafen, wo viel Baustelle ist, bestimmt eine gute Fußgängerregelung existiert, wir aber zu dem Zeitpunkt schon ziemlich durch waren. Wir haben sie nicht kapiert. Haben sie nicht kapiert und waren plötzlich im Frachthafen drin. Zwischen den ganzen Baustellen und innen, zwischen Lasterverkehr, die Lieferungen angebracht haben oder halt im absoluten Hafengeschehen. Im Chaos. Und man muss dazu sagen, da ist eine Baustelle nicht wie hier, so eine Autobahnbaustelle, wo dann mal ein Bagger ist und vielleicht zwei Leute. Da sind Hunderte von Bauarbeitern. Hunderte. Also bestimmt 200 Menschen an dieser einen Baustelle waren. So im Blickfeld. Und plus alles, was halt an Zulieferern etc. rumfuhr, wie es halt am Hafen rumfährt oder wie es in Industrieanlagen überhaupt rumfährt, wo kein normaler Straßenverkehr ist. LKWs etc. ja auch einen anderen Fahrstil einfach haben. Und dann auch noch falsch rum. Falsch rum. Das war ganz spannend. Ja. Also aus vielerlei Hinsicht. A, das mal zu sehen. Ein Einblick, den man nicht alle Tage kriegt. Mhm. B, wir auffallen als Touristen. Eh schon auf unserer Touristentour mit unseren Touristenschuhen. Nochmal auffallen. Mein lieber Freund, also nichts für Unmut, aber du... Oh. Ich muss dir mal was sagen. Ich höre. Ein etwa 2 Meter großer, weißblonder Wikinger ist in Afrika und auch in Europa einfach auffällig. Nimm's als Punkt noch mit hinzu. Er ist sehr auffällig in dieser Bauumgebung, mitten im Hafen. Offensichtlich den Weg verloren. War, wenn ich jetzt meinen Satz zu Ende führen darf, aus zweierlei Hinsicht sehr interessant. A, das mal mitzukriegen. Also ist ein Eindruck, der durchaus interessant war. Und B, als wir dann versucht haben, die Straße zu überqueren, diese Baustelle von dem einen freundlichen Bauarbeiter, für den kurzen Moment der Straße überqueren, erstmal stillgelegt wurde. Also Laster aufgehalten, abgesperrt, dort aufgehört und bis wir sicher die Straße überquert hatten, um unseren Weg zurückzufinden. Ja, also das war unglaublich. Wir sind offensichtlich teilweise störend irgendwie in eine Gruppe von Bauarbeitern reingestolpert, die dann halt Arbeiten irgendwie auch über den Gehweg hinaus vollziehen mussten. Die haben uns Platz gemacht. Es gab diese SSID, die haben uns über die Straße geleitet. Die LKWs hielten an. Ich bin völlig fassungslos. Und alles keinsterweise genervt oder... Nee, anders ausdrückt, alles super freundlich und zuvorkommend. Ja. Also woanders hätte man uns mit Schimpf und Schande irgendwie weggejagt. Oder zumindest mal angemotzt. Oder wenn denn überhaupt bei WW geachtet. Also... Ja. Ja, dieser eine LKW-Fahrer, der dann noch sehr freundlich war. Ich kenne keine andere Stadt, wo wir waren, wo der auf uns geachtet hätte und nicht da seine Rangierweg vollendet hätte, weil er arbeitet da und er muss jetzt da rangieren. Mhm. Ja. Nee, war nicht so. Ja, war sehr positiv. Ja. Ja. Und nach diesem Erlebnis Waterfront sind wir dann wieder in unseren Bus gestiegen. Als wir ihn gefunden hatten. Ja, das lag nur an dieser Shopping Mall. Wir haben uns nämlich heimlich in dieser riesigen Shopping Mall. In dieser Shopping Mall verirrt. Also da gab es dann auch. Da gab es schon einen Weg raus und auch mehrere, aber ich glaube, wir mussten irgendwie 3 Kilometer Umweg laufen und dann irgendwie wieder. Gut, ich kürze es ab, wir haben den Bus gefunden. Ja. Es fuhr noch einer, das war auch total schön. Mhm. Und wir konnten dann, ich glaube, mit dem letzten und dann mit dem vorletzten Bus dann wieder zurück nach Gardens fahren. Ja. Und sind sehr, sehr glücklich wieder hier angekommen. Volle neue Eindrücke, etwas erledigt. Ja, ist untertrieben. Ja. Also wir haben dann ja noch die Stadt durch die Innentour. Mhm. Die Tour durch die Innenstadt wieder zurück gemacht. Wo ich auch etwas beruhigter war, weil dann die Akustik doch zugenommen hat an diese Montag. Also ja. Es ist deutlich spürbar, dass es nicht mehr Wochenende ist. Ja. Es ist immer noch ruhig für so eine Stadt, finde ich. Es ist die Atmosphäre ist etwas entspannter. Also ich meine, wenn ich mir in Frankfurt eine 4- bis 6-spurige Straße vorstelle, ist das mega Stress. Weil die Leute auch irgendwie relativ aggressiv sind, finde ich. Merkst du bei uns noch, wenn jemand hupt? Nee, das ist völlig normal. Wenn jemand aussteigt, dann wird's blöd. Ja, aber so gehoben nimmst du gar nicht mehr richtig wahr. Hier weiß ich, dass 2-mal jemand gehobt hat. Das weiß ich jetzt noch. Ja. Ja. Das ist einfach nicht nur normal. Ja. Anscheinend. Ja. So, also war es nicht am Wochenende und heute sehr wenig und was auffällig ist. Ja, es war sehr entspannt. Also wir sind ja auch mit der Übersicht aus diesem Doppeldeckerbus über 4- bzw. 8-spurige Straßen gefahren, wo wirklich dann wirklich viel los war. Aber es war sehr entspannt. Also auch der Doppeldeckerbus, der ist ja dann auch durch Innenstadtgässchen, wo ich dachte, na, schafft der die Kurve? Stimmt, ein Scheißjob, ja. Ja, er schafft sie, das ist Punkt 1 und Punkt 2 ist, naja gut, ich meine, wenn dann halt mal 20 Leute dann noch rumstehen, dann wartet er halt ein bisschen. Ist halt so. Also es geht deutlich entspannter vonstatten und diese allgegenwärtige Frustration, Aggression, wie wir sie jetzt aus deutschen Großstädten kennen. Oder anderen Städten. Oder anderen Städten ist, also ich jetzt nur aus deutschen, aber hab ich jetzt hier so nicht erlebt. Das ist alles ein bisschen gelassener. Ja. Es ist sehr südländisch gelassen, ohne das südländische Gehupe. um mal eine Theorie aufzustellen. Okay. Und mal gucken, ob sie hält oder ob ich sie nochmal verfeinern muss. Das sind ja alles jetzt vorerst nur Arbeitstheorien. Ja, definitiv. Okay. Als wir dann angekommen sind, sind wir auf dieser 6-spurigen Straße, wo wir aufgestiegen sind, erstmal an einer dieser Frühstückshipster entgegengekommen auf einem Laugenbord, diese 6-spurige Straße runterfahrend. Die Straße hatte ein leichtes Gefälle und der Frühstückshipster, Vollbärtiger auf seinem Longboard, fuhr alle 3 Spuren nutzend in Schlangenlinien die 6-spurige Straße runter. Ich glaube, wir waren beide erstmal so ein bisschen fassungslos und starten mundoffen diesen Selbstmordkandidaten hinterher, der bei uns bestimmt gewesen wäre, hier aber nicht. Nee, das, ja. Ich glaube, so Bilder Also es fällt auf, ohne sie jetzt explizit benennen zu können, solche Bilder sehen wir hier seit den letzten, also in den letzten zwei Tagen schon, der erst öfteren. Mhm. Bin gespannt, was, wie sich das noch fortführt und prägt und einfach ein Stadtbild in uns prägt. Wow. Apropos Stadtbild. Nach unserer erfolgreichen Busfuhrtour hatten wir mächtig Hunger und sind dann um die Ecke in so eine Art Bierkneipe. Ja. Und haben dann eine Pizza gegessen. Pizza war super, alles in Ordnung. Dann sind wir im Anschluss danach nochmal in den Supermarkt, wollten uns eine Flasche Wein mitnehmen, um dann gepflegt hier noch so ein bisschen chillen zu können. Haben dann festgestellt, dass zwar zum einen der Supermarkt sonntags offen hat, aber sonntags keinen Alkohol verkauft. Mhm. Genauso wenig wochentags nach 18 Uhr. Und es war nach 18 Uhr. Wir also nochmal zurück zu unserer Kneipe und haben gefragt, ob sie uns eine Flasche Wein verkaufen würden. Dürfen die nicht. Also aus irgendwelchen Gründen haben wohl die meisten Läden keine Lizenz, einer erwachsenen Person nach 18 Uhr Alkohol zu verkaufen. Werktags ab 18 Uhr, Werktags ab 18 Uhr und sonntags auch nicht. Wir haben dann kurz überlegt, ob sie uns eine Flasche öffnen und offen mitgeben, also entkorkt. Das würde wohl gehen. Aber zu nicht. Ja, bei dem Chef war das dann irgendwie wohl zu Joker. Und da hat es dann einen Laden genannt, der wohl um diese Uhrzeit noch Alkohol verkauft. Ja. Zwar in einer Querstraße weiter, ging nur ganz wenig den Berg hoch. Also geht da einfach mal den Berg hoch und dann rechts und an der Ampel irgendwo da. Ja. Aber wenn ich jetzt dazu sagen muss, es war jetzt schon dunkel. Es war jetzt schon dunkel und laut allen Empfehlungen sollten wir uns ja eigentlich nicht im Dunkeln irgendwo aufhalten. Geschweige denn von der eigentlichen Wohnung wegbewegen, was die andere Richtung gewesen wäre. Ja. Wir haben das dann doch gemacht. Ja, haben wir gemacht. Ging auch gut. Ja. Und interessanterweise haben wir dort auch Weine gesehen. Also von denselben Weingütern und Sorten, die es auch im Supermarkt gibt. Aber in dem Laden dann einfach mal so etwa 2 Jahrgänge älter. Mhm. Also im Supermarkt gibt es einen 2013er und in dem Laden ist es so ein bisschen wie so ein Tante-Emma-Laden. Da gab es so ein bisschen... So ein Grocery Store, ne? so ein größeres Kiosk. Ein größeres Kiosk, ja. Oder ein Tante-Emma-Laden, wo es so ein bisschen alles und so ein bisschen alles gibt. Und da gab es die Weine dann von 2011 oder 2012. Was einem Rotwein ja jetzt nicht direkt abträglich ist, wenn der Jahr älter ist. Ja, es gab bessere oder mehr Weine, ältere Weine. Ja. Und was auch interessant ist, einige der Weine kannten wir schon. Mehrere aus Deutschland, die wir dort auch kaufen konnten und können. Natürlich in einem ganz anderen Preisgefüge. Gut, ja. Das ist aufgrund allein des Transporters jetzt mehr als verständlich. Mhm. Aber das ist schon ziemlich interessant, dass wir jetzt einen Wein, der bei uns in der 15-Euro-Klasse liegt, hier für 4 Euro kaufen können. Das hätte ich dann doch nicht erwartet. Ja. Ist aber auf der anderen Seite logisch, wenn man sich die normale Handelsmarge überlegt, die realistischerweise irgendwo bei 50% liegt, plus Transport. Der Transport über das Meer ist halt auch nicht günstig, ne? Ja, und wenn man dann noch einen Großhändler dazwischen rechnet, ist man sehr schnell einfach beim Betrag. Ja. Wir probieren jetzt Weine zu trinken, die wir natürlich noch nicht kennen. Und ich glaube, du bist genauso gespannt wie ich, über dann, wenn wir mal Weingüter besuchen gehen, vielleicht in der zweiten Hälfte unseres Urlaubs auch wirklich den südafrikanischen Wein zu trinken, weil das, was wir jetzt alles haben, ist super lecker. Ja, können wir uns zu Hause meistens nicht erlauben. Aufgrund des Preises. Aufgrund des Preises, ja. deshalb sehr gut, aber ist halt Kioskware hier. Ja, ist auch interessant, was bei uns hochpreisig in Dings ist halt anscheinend Kioskware. Ja, ich glaube, du siehst es zu negativ. Nein, überhaupt, das war überhaupt nicht negativ gemeint. Doch, Kioskware ist ein negatives Wort. Ja, das ist einfach nur, weil die Verfügbarkeit hier natürlich viel einfacher ist. Nur nichtsdestotrotz ist es natürlich wesentlich interessanter, Weine zu trinken, die in Europa nicht so ohne weiteres verfügbar sind, durch Importeur XY oder Supermarkt XY. Ja. Unabhängig vom Preis ist natürlich immer interessanter, mal so ein bisschen Neuland zu bestreiten. Und für mich persönlich ist es auch viel interessanter, vielleicht mal so ein kleines Weingut zu besuchen. Das wäre schön, ja. Die nicht exportieren, so einfach, weil sie vielleicht auch gar nicht die Mengen produzieren, dass sie auf dem Exportmarkt bestehen könnten, weil sie eben nicht flächendeckend in der Supermarktkette von Schweden bis Polen vertrieben sein können. Ja, vielleicht aufgrund der Region ja gar nicht auf die Idee kommen, nach Deutschland zu exportieren zu müssen. Also, Land ist einfach nicht bedeutend ist, ja. Ja. Ja. Diesen Kauf dann getätigt, sind wir sicher wieder zurück zu unserer Wohnung gekommen. Im Dunkeln? Im Dunkeln. Die Menschen, die uns begegnet sind, waren durchweg freundlich. Mhm. Straßenlaternen funktionieren auch hier. Und sind jetzt total müde. Fazit, das war ein toller Tag. Alles ist gut. Und morgen wird ein weiterer toller Tag und dann klappt das auch mit dem Citybus. Gute Nacht.